God sent his angels before I fasted. Gott schickte seine Engel, bevor ich fastete. You know why this is important? Weißt du, warum das wichtig ist? Because fasting is not a bargaining with God. Weil Fasten kein Feilschen mit Gott ist. God didn't send the angels because I convinced him by fasting because I hadn't even started yet. Gott schickte die Engel nicht, weil ich ihn durch Fasten überzeugte, denn ich hatte noch gar nicht angefangen. Shall we fast today in the new covenant? Yes. Sollen wir heute im neuen Bund fasten? Ja. We will talk a little bit later about the scripture in Matthew 9. Etwas später reden wir über die Bibelstelle in Matthäus 9. Where Jesus actually said to the disciples of John. Da sagt Jesus tatsächlich zu den Jüngern des Johannes. When they said, "Hey, why do we and the disciples of the Pharisees fast and you not?" Als sie fragten, hey, warum fasten wir und die Jünger der Pharisäer, aber ihr nicht? Deine Jünger tun das nicht, warum? Jesus erzählte ihnen die Geschichte und sagte, weil ich bei ihnen bin, da können sie es nicht, doch eines Tages werde ich gehen und dann werden sie fasten. Also, wir sollen fasten. Aber die Frage ist, is that the only evidence we have that we should fast the words of Jesus? Aber die Frage ist, sind die Worte Jesus der einzige Beweis dafür, dass wir fasten sollen? No. Nein. No, let's write why. Schreib doch noch mal, warum? Why shall we fast? Warum sollen wir fasten? Okay, here's the question. Das ist die Frage. La pergunta è why, why? And now the answer is. Und yeah. Die Antwort lautet. Number A. Nummer A. The answer number A is because Jesus told us so. Antwort A ist, weil Jesus das gesagt hat. He said, when you fast, not if. Er sagte, wenn ihr fastet, nicht falls. No, si jejuares. That's letter A. Das ist Buchstabe A. Jesus just said. Jesus said so. Jesus sagte es. Letter? Oh yeah. Oh, okay. Jesus said so. Mm-hmm. Now we do letter B. Jetzt kommen wir zum Buchstaben B. I like to say number B, but Daniel doesn't like that. Ich sage gerne Nummer, aber Daniel mag das nicht. He prefers letter. Er bevorzugt Buchstaben. Paul and the apostle practiced a lifestyle of fasting, or just Paul and the apostle fasted. Paulus und die Apostel fasteten. And why is this for us an indication or a reason that we should fast? Warum ist das für uns ein Hinweis oder ein Grund, dass wir fasten sollen? Modeled Christian life for us. Weil uns die Apostel das christliche Leben vorgelebt haben. Paul said, "Follow me the way I follow Jesus." Paulus sagte, folgt mir, wie ich Jesus folge. So we can take the lifestyle of the apostle as an indication that that's how Christianity is supposed to work. Wir können also den Lebensstil der Apostel als Beispiel dafür nehmen, wie das Christentum funktionieren soll. And I'm going to give you a whole number of Bible verses here. Ich gebe dir eine ganze Reihe von Bibelversen. Jesus said to Paul and the apostle fasted. Very good, Daniel. Sehr gut, Daniel. Wow. We need to give him a big bonus for writing so well. Wir müssen ihm einen großen Bonus geben. Er schreibt so gut. He's not only a translator, he's a writer. Jetzt ist er nicht nur ein Übersetzer, sondern auch ein Schreiber. Okay, so look at this. Schau dir das an. 2 Corinthians 11, 27. 2. Korinther 11, 27. The apostle Paul talks about himself. Hier spricht Apostel Paulus über sich selbst. I'm in weariness, I'm in toil, I'm in sleeplessness, often in hunger, in thirst, in fastings, often in cold and nakedness. Er sagt, in Arbeit, in Mühe, im Wachen, im Hunger, in Durst, oft im Fasten, in Kälte und Blöße bin ich. In Jejum, muitas vezes, in Frio e Nudez. It's interesting that he's separated in hunger and in fasting. Es ist interessant, dass er in Hunger und im Fasten voneinander trennt. So obviously the apostle Paul went through moments of hunger because of his preaching of the gospel, there was no opportunity to eat. Ganz klar, Apostel Paulus erlebte Momente des Hungers, weil er durch die Verkündigung des Evangeliums keine Gelegenheit zum Essen hatte. But it's interesting when he talks about fasting, he actually adds often. Interessanterweise benutzt er das Wort oft, wenn er vom Fasten spricht. Oh, live the lifestyle of fasting. Doch Paulus pflegte also einen Lebensstil des Fastens. Look at Acts chapter 13, verse 2. Such a beautiful verse. Schau dir Apostelgeschichte 13, Vers 2 an. Ein wunderschöner Vers. He talks about the church in Antioch. Er spricht von der Gemeinde in Antiochia. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I've called them." Als sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus ab für das Werk, zu dem ich sie berufen habe. Die Gemeinde hatte Leiter, es gab Apostel, Propheten und es gab Lehrer. Und die Bibel sagt, sie dienten dem Herrn und fasteten. Du siehst, Fasten hat mit dem Dienst für den Herrn zu tun. It shows us again that fasting has nothing to do. It's not like something that I'm trying to convince God. It's a ministry to the Lord. Das zeigt uns wieder, dass Fasten nichts damit zu tun hat, Gott von etwas überzeugen zu wollen. Es ist ein Dienst für den Herrn. Look at Acts chapter 14 verse 23. Schau die Apostelgeschichte 14 Vers 23. Elders in every church. Als sie in jeder Gemeinde Älteste einsetzten. And they prayed with fasting. Und sie beteten und fasteten. Commended them to the Lord in whom they had befahlen sie sie dem Herrn, an den sie glaubten. So you see, Paul fasted often. The leaders in the church of Antioch fasted. Here they fasted. Siehst du, Paulus fastete oft, die Leiter der Gemeinde fasteten und hier fasteten sie auch. Aqui nós temos mais uma referência de que eles jejuavam. So they gave us an example that fasting was very normal part of their life. Sie gaben uns ein Beispiel dafür, dass Fasten ein ganz normaler Teil des Lebens war. Let us ask the next question. Also, auf zur nächsten Frage. What is fasting? Was ist Fasten? This is a question that a lot of people, from my point of view, have misunderstood. Diese Frage verstehen meiner Meinung nach viele Menschen falsch. De uma maneira errada. And here is why. Und hier ist der Grund. Okay. You know, I was with a relative. Ich war bei einer Verwandten. A while ago. Vor einiger Zeit. And this relative did a 21-day Daniel fast. Und diese Verwandte machte ein 21-tägiges Daniel-Fasten. You know, and I mean, it's a lady, and she was so proud of herself. Es war eine Dame und sie war so stolz auf sich. I'm doing my first 21-day fast. Ich faste gerade zum ersten Mal 21 Tage lang. And I said to her. Und ich sagte zu ihr. Porque, what's that? It's a relative. I can talk to her honestly. Weil sie eine Verwandte ist. Muito honesta. I said to her. Look, you're not fasting at all. Ich sagte, schau, du fastest doch gar nicht. In fact, if I would do this fast, wirklich, also wenn ich so fasten würde, this is jejun. It would be a party because it's all my favorite food. Dann wäre das wie eine Party, weil das alles meine Lieblingsspeisen sind. É minha comida favorita. I love vegetables, I love salads, I love fruits. Yay! Ich liebe Gemüse, Salate, ich liebe Obst. Yeah. If I eat like this, I feel great. Wenn ich so esse, fühle ich mich großartig. Super bang. And so many people talk about the Daniel fast. Und so viele Leute sprechen über das Daniel-Fasten. Daniel. And what do they mean? Und was meinen sie damit? They mean they don't eat meat, they don't eat candy, they don't eat anything like that. Sie meinen damit, sie essen kein Fleisch, keine Süßigkeiten, nichts dergleichen. They take it from the book of Daniel. Und das haben sie aus dem Buch Daniel. Daniel. But you know, Daniel did not fast when he did that. Aber weißt du, Daniel fastete nicht, als er das tat. Was dann? Daniel wurde in ein anderes heidnisches Volk verschleppt. Und was taten sie? Sie wollten, dass er Speisen isst, die seine Religion ihm nicht erlaubte. Aber Daniel war Gott so ergeben, did not want to do that. Dass er das nicht tun wollte. Because he believed it was be, it would be displeasing to his God. Denn er glaubte, dass es seinem Gott nicht gefallen würde. So he refused to eat the foods of their culture. Also weigerte er sich, Speisen ihrer Kultur zu essen. For religious reasons. Aus religiösen Gründen. In função de uma razão religiosa. It would be like this. Es wäre in etwa so, that a Jew comes here and he refuses to eat pork. Als wenn ein Jude hierher kommt und sich weigert, Schweinefleisch zu essen. Comer uma carne de porco. Or an Indian would come here and he refuses to eat beef. Oder ein Inder kommt hierher und weigert sich Rindfleisch zu essen. See, in the Hindu religion, you're not allowed to eat beef. Denn gemäß der Hindu-Religion darfst du kein Rindfleisch essen. Carne vermelha, carne bovina. Weil für sie die Kuh heilig ist. Tido como animal santo. Think with me. Denk mal mit. If a Hindu comes to my house and eats everything except from beef, would we think he's fasting? Wenn ein Hindu zu mir nach Hause kommt und alles außer Rindfleisch isst, denkst du dann, er fastet? Ich denke, er estava jejuando. Of course not. Natürlich nicht. But when people eat everything, when people, you know, they eat everything except the certain foods that Daniel didn't eat, we call it fasting. Aber wenn Menschen alles essen, alles außer dieser bestimmten Speisen, die Daniel nicht aß, dann nennen wir es Fasten. So that was not a moment when Daniel fasted. Daniel fastete in diesem Moment nicht. Also die Frage ist, was ist Fasten? In der Originalsprache der Bibel bedeutet Fasten, sich der Nahrung zu enthalten. So, whenever the Bible talked from fasting, it always talked abstaining from food. Also wenn in der Bibel vom Fasten die Rede ist, geht es immer um Nahrungsverzicht. So as long as you abstain from any food, you're fasting. Solange du auf jegliche Nahrung verzichtest, fastest du. Ingere alimentos, você está jejuando. When you eat food, you're fasting. You're not fasting anymore. Sobald du etwas isst, fastest du nicht mehr. So that's why there is no Daniel fast in that sense. Es gibt in diesem Sinne also gar kein Daniel Fasten. You know, and the sad thing is because we don't want to live a lifestyle of fasting. Es ist traurig, weil wir keinen Lebensstil des Fastens pflegen wollen. Paul leads to so many weird extremes. Machen wir so viele seltsame Extreme daraus. Muito estranhos. I preached at a church. Ich predigte in einer Gemeinde. And at the end of the meeting, the pastor took the microphone. Am Ende der Versammlung nahm der Pastor das Mikrofon und die Gemeinde war ziemlich groß. Ich mochte den Pastor sehr, er war wirklich ein sehr sympathischer Mann. Und ich mochte auch die Gemeinde, wir erlebten dort einige unglaubliche Wunder. Und der Pastor stand auf und sagte zur Gemeinde, Leute, denkt dran, tomorrow starts our 21-day fast. Morgen beginnt unser 21-tägiges Fasten. Everybody in the church needs to join in. Jeder in der Gemeinde sollte mitmachen. Está conosco. Remember, we are not under the law. Denkt dran, wir leben nicht unter dem Gesetz. You can choose how you fast. Ihr könnt selbst entscheiden, wie ihr fastet. He said, maybe some of you want to fast from video games. Vielleicht möchten einige von euch auf Videospiele verzichten. Maybe some of you want to fast from television. Vielleicht möchten einige von euch auf Fernsehen verzichten. Not watch television is not fasting. Nicht fernzusehen ist kein Fasten. Because I don't even like to watch television. Ich schaue nicht mal gerne fern. So, you see, fasting means to abstain from food. That's as simple as it is. Fasten bedeutet Verzicht auf Nahrung. So einfach ist das. So what happens if you drink fruit juice? Was passiert, wenn du Fruchtsaft trinkst? You're living healthy. Dann lebst du gesund. De uma maneira saudável. But you're not fasting. Aber du fastest nicht. Because fruit is juice. Denn Obst ist Nahrung. Obst ist Nahrung. Comida. Listen. Hör zu. I'm not telling you that you cannot drink fruit juice. Ich sage dir nicht, dass du keinen Fruchtsaft trinken darfst. Do whatever you want. Tu, was immer du möchtest. But what I'm telling you is fasting means to abstain from any kind of food. That's the meaning of fasting. Aber ich sage dir, Fasten heißt Verzicht auf jegliche Nahrung. Das bedeutet Fasten. Qualquer tipo de comida. Biblical fasting. Das biblische Fasten and broadly and a healthy fasting ist ein reinigendes und gesundes Fasten. Super saudável. So when we talk about biblical fasting, also wenn wir über biblisches Fasten sprechen, here's what I want you to understand. Möchte ich, dass du Folgendes verstehst. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und wenn du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch mehr Informationen gibt. A whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Es gibt verschiedene Kurse. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen tollen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. Wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen. Click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst weitergeleitet zu den anderen wunderbaren Informationsquellen. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Yeah.